Der Arzt hat Bilder von meiner Lunge gemacht, die sind voller Schneeflocken. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte, denn zwei Tage zuvor hatte ich einen Typen eine Treppe hinauf in den zweiten Stock verfolgt und keine Luft mehr bekommen. Der plötzliche Schmerz machte mich so wütend, dass ich dem Typen die Hand brach, außerdem spuckte er Zähne. Er beklagte sich später bei Stan über meine maßlose Gewalt, aber deshalb wurde ich ja angeheuert, immer schon, weil ich maßlos bin. Galveston. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Nick Pizzolatto. Erster Teil. Waiting Round to Die. Nicht nur wegen der Röntgenaufnahmen war ich stinksauer. Carmen, die Frau, die ich als meine Freundin betrachtete, hatte angefangen, mit meinem Boss Stan Titko zu schlafen. Jetzt war ich unterwegs, um ihn in seiner Bar zu treffen. Als das mit uns anfing, war sie eigentlich mit Angelo Medeiros zusammen. Jetzt war also Stan an der Reihe. Angelo arbeitete ebenfalls für ihn. Die Bar hieß Stan's Place, ein Ziegelbau mit Blechdach, vergitterten Fenstern und einer verbeulten Metalltür. Wo finde ich Stan? Der Barkeeper hieß George. Oben, in seinem Büro. Sein linkes Ohr war in weißen Mull gepackt. Ich würde an deiner Stelle nicht raufgehen. Ich setzte mich an die Bar und bestellte ein Bier. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich bald sterben würde. Nein, kein Bier, gib mir Johnny Walker Blue. Stan hatte mich von seinem ehemaligen Boss Sam Gino übernommen. Der wiederum hatte mich quasi von Harper Robichaud geerbt. Und letztlich war es hauptsächlich mein Fehler, dass mich die Typen nie richtig akzeptiert hatten. Sie pflegten immer noch diese Ithaca-Attitüde und schmierten sich Pomade ins Haar, während ich Jeans, schwarze T-Shirts, Jacke und Cowboystiefel trug. Meine Haare waren länger, vor allem im Nacken, und ich hatte einen Vollbart. Ich heiße Roy Cady, aber schon Gino hatte damit angefangen, mich Big Country zu nennen. Und jetzt tun sie es alle, wenn auch ohne jegliche Zuneigung. Oben ging die Bürotür auf und Carmen kam raus, strich sich das Kleid glatt und fuhr sich mit der Hand durchs Haar, bis sie mich sah. Sie erstarrte, kam dann langsam die Treppe runter, gefolgt von Stan, der damit beschäftigt war, sein Hemd in die Hose zu stecken. Mach mir den Greyhound, George. Greyhound für dich. Stan? Du musst etwas für mich erledigen, Roy. Heute Abend. Und nimm Angelo mit. Ich gab mir alle Mühe, so zu tun, als fände ich es richtig klasse, mit Angelo zusammenzuarbeiten. Jefferson Heights. Ihr stattet Frank Sienkiewicz einen Besuch ab. Der Name sagte mir was. Sienkiewicz war der Vorsitzende oder ehemalige Vorsitzende oder Anwalt der Hafenarbeitergewerkschaft. Offenbar waren die Jungs ins Visier der Feds geraten. Gerüchteweise hieß es, sie seien Ziel einer Untersuchung. Sie handelten Ware für Stans Partner und das Geld, das sie dafür bekamen, hielt die Gewerkschaft über Wasser. Aber genau das wusste ich auch nicht. Es soll niemand verletzt werden, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Er trat hinter meinen Hocker und legte mir die Hand auf die Schulter. Wenn die Sowjets damals tatsächlich Leute gehabt haben, die ihren Opfern glühende Kleiderbügel in die Harnröhre geschoben haben, mussten das Typen wie Stanislav Titko gewesen sein. Ich will nur, dass der Mann kapiert, wie er läuft. Und dafür brauche ich Angelo? Nimm ihn einfach mit. Man kann nie vorsichtig genug sein. Und keine Eisen, verstanden? Was? Ich will nicht, dass jemand eine Kugel abbekommt, nur weil einem die Nerven durchgehen. Lass die Knarren zu Hause. Und gnade euch Gott, wenn ich herausbekomme, dass ihr doch bewaffnet wart. Hm. Was trinkst du? Johnny Walker Blue. George, noch so einen für Big Country. Geht aufs Haus. Er wandte sich ab, ging zu Carmen, küsste sie hart auf den Mund und knetete kurz eine ihrer Titten. Rachefantasien krochen in mir hoch. Dann verschwand er durch die Hintertür. Ich kippte den JW runter, warf ein paar Scheine auf den Tresen und ging raus. Mein Truck erwachte zum Leben wie ein nasser Hund. Es war ein großer Ford, ein F-250, Pickup, Baujahr 84. Eckig und kompakt, schwerer Motor, definitiv kein Spielzeug. Ich fuhr kurz bei meinem Trailer vorbei. Vielleicht war es paranoid, aber seit Stan mich angewiesen hatte, keine Pistolen mitzunehmen, hatte ich ein ungutes Gefühl. Schließlich bin ich Profi, kein gewöhnlicher Laufbursche, den man rumkommandiert. Und warum wollte er, dass ich Angelo mitnahm? Ich steckte meine Schlagringe ein und einen ausziehbaren Schlagstock und schob auch den 38er Colt Mustang in den Stiefel. Meine bevorzugte Waffe. Außerdem schnallte ich mir ein Springmesser an den Unterarm. Sobald ich mein Handgelenk drehte, schoss es mir in die Hand wie ein kalter Blitzstrahl. Um 8 traf ich mich mit Angelo im Blue Horse in einer Seitenstraße der Chupitula Street. Es war eine dieser Biker-Bars, in denen ich mich immer wohler gefühlt habe als in Stans Laden. Angelo drehte sich auf seinem Hocker um und streckte mir die Hand entgegen. Später, lass mich austrinken. Sein dünner werdender Pompadour war schon ziemlich weit von seiner Stirn nach hinten gerutscht und mit seinem schwarzen Trainingsanzug stach er hier raus, wie ich bei Stan. Johnny Walker Blue, im Doppelten. Der Drink kostete $40, ran heiß und geschmeidig die Kehle runter, erwärmte meine Brust mit seiner Hitze und erweckte sie zum Leben. Wie kann sie nur? Einfach so. Warum? Proprio con lui, mit ihm. Du kennst die Geschichten über ihn genauso wie ich. Carmen ist nicht gerade die reinste Seele, Angelo. Komm schon. Sie ist eine Schlampe. Ich muss mir nicht anhören, dass du so über sie redest. Na, dann rede am besten überhaupt nicht über sie. Jedenfalls nicht mit mir. Ich schlürfte den Rest des fantastischen Whiskys. Bereit? Angelo rutschte vom Hocker. Dabei musste er aufpassen, dass seine Beine nicht einknicken. Es war nicht zu übersehen, dass er betrunken war. Du fährst, ja? Wir fanden das Haus in der Newman Avenue, ein viktorianischer Kasten mit einem Hof, der von einem Zaun aus schmiedeeisernen Speeren umgeben war. Ich gehe hinten rum, du klopfst vorne. Und zieh deine Skimaske über. Während ich an der Tür stand und lauschte, roch ich unter der Maske meinen Whisky atmen. Ich bekam mit, wie Angelo an die Vordertür klopfte, wartete, trat einen Schritt zurück, fuhr meinen Schlagstock aus und zählte bis drei. Dann trat ich mit dem Stiefel die Tür ein. Das Holz splitterte. Ich stürmte mit erhobenem Schlagstock blindlings in die Dunkelheit. Etwas Schweres landete auf meinem Schädel und die Dunkelheit färbte sich rot. Ich erwachte, als mich jemand zu Boden fallen ließ. Man hatte mir die Maske abgenommen. Ich sah Angelo, der mir gegenüber saß. Sein Gesicht war blutüberströmt. Ein Mann stand über mir, ein zweiter neben Angelo. Sie trugen schwarze Overalls und Skimasken. Sie hatten Pistolen mit aufgeschraubten Schalldämpfern in der Hand. Außerdem trugen sie schwarze Westen und zerschrammte Springerstiefel. Echte Profis. Wir hörten Schritte und ich glaubte, eine Frau wimmern zu hören. Es roch nach Scheiße. Ich sah mich um. Die Leiche von jemandem, der Sienkiewicz sein musste, lag im angrenzenden Zimmer auf der Seite. Ich hörte ein weiteres Aufschluchzen und als ich meinen Blick klärte, sah ich in der Dunkelheit des Zimmers links von mir ein Mädchen auf einem Stuhl sitzen. Die Schritte kamen näher und ein dritter Mann kam um die Ecke und machte sich im Gehen die Hose zu. Er hatte einen fetten, mit Papieren gefüllten Ordner unter dem Arm. Er trug den gleichen Kampfanzug wie die beiden anderen und drückte mir einen Pistolenlauf mit Schalldämpfer an die Schläfe. Was soll das? Wer seid ihr? Einer der Männer zog ihm den Pistolengriff durchs Gesicht. Was gesagt dabei? Ich erhob mich langsam, aber der Lauf mit dem Schalldämpfer blieb an meine Schläfe gedrückt. Ich spürte, dass sie meine Taschen geleert hatten und dass die 38er nicht mehr an meinen Stiefel waren. Ich sah zu Angelo rüber, dass ich gerade vollpisste. Pass auf! Der Mann neben mir schlug mir seitlich an den Hinterkopf und stieß mich vorwärts. Ich tat, als stolperte ich und ließ mich auf die Knie fallen. Als er mich hochzerrte, drehte ich mein Handgelenk und trieb ihm das Blut ins Genick. Heißes Blut sprudelte übers Gesicht. Ich ließ die Klinge stecken und warf mich hinter ihm auf den Boden. Einer schoss auf mich, kratzte aber nur eine Handvoll Putz aus der Wand. Aber der andere erwischte Angelo, dessen Pompadour wegflog, während er in die Knie ging. Dann schossen sie beide auf mich. Ihre Schüsse machten plopp wie bei Luftdruck geschossen. Sie trafen alle ihren eigenen Mann. Ich hatte meine 38er direkt vor Augen. Sie steckte hinten in seinem Hosenbund. Ich riss sie raus und schoss durch die Blutfontänen auf den, der mir am nächsten stand. Ich erwischte ihn am Hals, er zuckte zusammen, feuerte noch einen Schuss ab und fiel dann rücklings zu Boden. Was jetzt folgte, war grotesk. Der dritte Mann, der Angelo abgeknallt hatte, wurde von seinem Kumpel erwischt, der im Sterben den Abzug gedrückt hatte. Seine Achselhöhle qualmte, er presste die Hand darauf und sank gegen die Wand. Seine Pistole lag jetzt einen guten Meter neben seinem Stiefel. Er schaute auf seine Pistole, seinen Stiefel und gerade als ich ihn in den Kopf schoss, zu mir. Die ganze Geschichte hatte vielleicht 5 Sekunden gedauert. Der Rauch hing in der Diele wie Sumpfnebel. Angelos Schädeldecke war weggeflogen. Ich musste kotzen. Das Mädchen saß zitternd und mit weit aufgerissenen Augen auf dem Stuhl. In einem der hinteren Zimmer brannte Licht. Die Leiche einer nackten Frau lag ausgestreckt auf dem Bett. Die Laken waren blutig. Sie hatte schwere Blutergüsse an den Schenkeln und am Hals. Sie war jung, aber nicht so jung wie die Kleine auf dem Stuhl. Ich ging zurück zu ihr. Steh auf. Ich tu dir nichts. Mir fiel der Ordner auf, dessen Papiere mit Knochensplittern übersät auf dem Boden lagen. Ich ging in die Hocke, hob sie auf und wollte schon zur Hintertür, aber das Mädchen hatte mein Gesicht gesehen. Sie war immer noch starr vor Angst. Ich ohrfeigte sie leicht und zog sie am Arm vom Stuhl. Steh auf! Du kommst mit mir mit. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung. Sie rutschte vom Stuhl auf den Boden, kroch auf allen Vieren zu den Leichen und durchwühlte die Taschen der Männer, die ich getötet hatte. Wanda! Meine Freundin Wanda! Das willst du nicht sehen. Wir fuhren zu meinem Trailer. Wie sich herausstellte, stammte das Mädchen genau wie ich aus East Texas. Sie hieß Raquel, aber alle nannten sie Rocky. Mit Nachnamen heiße ich Arsenal. Wirst du mich umbringen? Nein. Und hör auf, das zu fragen. Ich wusch mich gründlich, holte ein frisches Hemd aus dem Schrank, sowie eine kleine Kassette, wie man sie für die Schließfächer der Banken verwendete. Darin befanden sich etwas mehr als $3,000, gefälschte Papiere, Führerschein und Pass, die ich mir vor Jahren hatte machen lassen, als Altersvorsorge. Du hast eine Menge Filme. Aber keine Möbel. Zurück in den Truck, beweg dich. Wir sind doch gerade erst gekommen. Hier sind wir nicht sicher. Beweg dich oder wir kriegen Ärger. Ich schob ein Loretta Lynn-Tape in den Rekorder. Das Beste war, einfach auf der Interstate 10 so lange nach Westen zu fahren, bis wir Louisiana hinter uns gelassen hatten. Außerdem war man Richtung Westen in weniger als 4 Stunden in Texas. Warum wollten die Männer dich umbringen? Bullshit, wegen der Frau. Ich fragte sie, wie sie dazu kam, das zu tun, was sie tat. Inzwischen hatte ich nämlich begriffen, dass sie eine Mutter war. Man hatte sie und ihre Freunde zu Sienkiewicz geschickt, damit er schön zu Hause blieb. Du hast immer noch Blut im Gesicht. Ich schaute in den Rückspiegel und ihr kleiner Finger strich mir unterm Kinn lang. Da. Ich wischte es mit etwas Spucke ab. Die Stelle, wo sie mich am Kinn berührt hatte, fühlte sich plötzlich warm an. Ist weg. Erzähl weiter. Worum ging's nochmal? Wie du geworden bist, was du bist. Sie hatte mir bereits erzählt, dass sie aus Orange, Texas stammte. Direkt an der Grenze zu Louisiana. Nicht weit von Port Arthur, wo ich aufgewachsen bin. Sie behauptete, sie wäre 18. Vor 5 Monaten war sie von zu Hause abgehauen, nach New Orleans, mit einem Typen, der ein paar Jahre älter war als sie. Toby. Hätte mir keinen Schlimmeren zum Abhauen aussuchen können. Er sagte, er würde eine Menge Leute in der Stadt kennen, die uns Jobs besorgen könnten. Klang, als wäre er voll der Checker. Er war schwul, da dachte ich, er sagt die Wahrheit. Aber alles, was er zustande bekam, war für irgendwelche Typen zwischen der St. Roach und der Lower Ninth kleine Dope-Päckchen zu transportieren. Und eines Tages war er verschwunden. Ich weiß nicht, ob er gestorben ist oder bloß abgehauen, weil er was angestellt hat. Jedenfalls war er weg. Und ich stand ohne Geld da. Aber ich kannte so ein Mädchen. Ja, und? Und er wohnt im selben Hotel. Sie hat mir erzählt, dass sie auf eigene Rechnung arbeitet. Sie war eine, naja, du weißt, was ich meine. Ich kannte mich damit nicht aus, aber so wie Wanda davon erzählte, klang es lustig. Es schien irgendwie okay, stand ja sogar im Telefonbuch. Elite is called. Wie ein richtiges Unternehmen. Und sie sagte zu mir, wenn du was Gutes machst, mach's nicht umsonst. Klingt doch irgendwie vernünftig, oder? Weißt du, dass du mich an jemanden erinnerst? So einen Typen aus einer der Bands, die mein Stiefvater immer hörte. Allman Brothers. Wie einer der Typen auf dem Plattencover. Einer der Besitzer von Elite Escorts ist ein Kerl namens Stan Ditko. Bist du dem mal begegnet? Nein. Ich meine, vielleicht. Den Namen habe ich ein paar Mal gehört, aber ich bin ja noch nicht lang dabei. Wer ist das? Das ist der Typ, der mich heute Abend umbringen lassen wollte. Oh. Das war Wanda. Im Haus, im Schlafzimmer. Man hat uns gesagt, es wäre kinderleicht. Nur wir beide, wir sollten sie ihm besorgen. Doch als er mit Wanda loslegte, stürmten die 3 Typen ein. Und die schlugen auf den Mann ein, bis er ihn verriet, wo das war, was sie suchten. Dann haben sie ihn erschossen. Sie schüttelte den Kopf, ballte ihre winzige Faust und schlug sich damit auf die Schenkel. Wieder und wieder. Sie schleppten sie zurück ins Schlafzimmer und zu mir sagten sie, ich wäre der Nachtisch. Aber Gott, ich bin so froh. So froh, dass du diese Wichser kalt gemacht hast, Mann. Ich auch. Ihr Körper war zart, fast schmächtig. Aber wenn sie wütend war, spürte man, wie zäh sie war. Reinster Country. Gepaart mit einem unbändigen, trotzigen Stolz, der nicht zu übersehen war. Ich hatte eine ganze Weile nicht an meinen Krebs gedacht. Ich fühlte mich wohl. Ich war ein Held. Ich hatte sie gerettet. Ich legte ein Roy Orbison-Tape ein. Und je nachdem, durch welche Gegend wir gerade fuhren, changierte die Nacht um uns von Pechschwarz über Purpurrot zu einem ausgewaschenen Gelb, das wie ein Flor über der Dunkelheit lag. Mal roch die Luft nach Seesalz, mal nach Kiefernzapfen, bis uns der Gestank von Ammoniak und brennendem Öl in die Nasen stieg. Die Gasfackeln der Raffinerietürme brannten in der Nacht. Wo fahren wir jetzt hin? Texas. Wenn du willst, kann ich dich in Orange rauslassen, dann kannst du zurück zu deiner Familie. Niemals, dann gehe ich nicht zurück. Dann lässt du mich am besten gleich hier raus. Diese Typen werden nach dir suchen. Die wollen rausfinden, was da abgegangen ist. Dann lass uns zusammen irgendwo hinfahren. Sie rutschte auf dem Sitz herum, erwachte richtig gehend zum Leben, bis sie mir im Schneidersitz gegenüber saß und ihr Rock unverschämt weit über ihre Schenkel hochglitt. Pass auf, du hast doch gesagt, du bist auf der Flucht, oder? Und ich bin auch auf der Flucht, stimmt's? Also sitzen wir im selben Boot, Mann. Warum flüchten wir nicht einfach eine Weile zusammen und gucken, wie es läuft? Kommt nicht in Frage. Himmel, was glaubst du, wo wir hinfahren? Weiß nicht. Runter zum Golf, wo es Strände gibt, Corpus vielleicht oder vielleicht nach Westen. Was? Kalifornien. Wie viel Geld hast du? Ich? Ungefähr 0 bis gar keins? Aha. Glaubst du, ich will dein Geld, Blödmann? Ich hatte mein eigenes Geld. Aber das ist jetzt in New Orleans. Du hast mich nicht gefragt, ob wir noch bei mir vorbeifahren müssen. Du bist derjenige, der mich gekidnappt hat. Ich brauche dein beschissenes Geld nicht. Du kannst leichter untertauchen, wenn du nicht an mir klebst. Ich will einfach nicht allein sein, okay? Ich meine, nach all dem und so, da will ich einfach nicht allein sein, okay? Es gibt keinen vernünftigen Grund, für uns zusammen zu bleiben. Wie wär's mit, ich weiß nicht, wie heißt das, Solidarität, Mann? Wir stecken beide drin in der Sache. Sind doch praktisch Komplizen bei einem Verbrechen. Bei verschiedenen Verbrechen, ganz verschiedenen und Komplizen schon gar nicht. Von mir aus. Verrat mir, warum du nicht nach Orange willst. Lebt deine Familie noch da? Wir sind nicht so dicke, Mann, kapiert? Vater und Mutter? Stiefvater. Aber ey, Alter, soll das ein Verhör sein? Was hat dich denn nach New Orleans gebracht? Ich drehte das Radio auf und sie lehnte sich zurück. Meine eigene Geschichte war mir immer vollkommen willkürlich erschienen. Seit ich 17 war, hatte ich für Harper Robichaud in Beaumont gearbeitet. Als er starb, kaufte sich Sam Gino in seinen Laden ein. Stamp Titko wurde geholt, um die Bar zu betreiben. Später dann gab es keinen Sam Gino mehr, aber seine Leute wollten, dass ich weiter für sie arbeitete. So kam ich nach New Orleans. Ich dachte darüber nach. Die Geschichte stimmte, aber irgendwie klang sie nicht richtig. Sie erklärte nicht wirklich alles, oder? Ich war 7, als John Cady aus Korea zurückkam. Und 2 Jahre darauf stürzte er in der Raffinerie von einem Kühlturm und brach sich das Genick. Kein Wunder, er saff und war schon mittags betrunken. Ich nannte ihn Dad, damals. Aber als ich älter wurde, deutete einiges darauf hin, dass er nicht mein Vater war. Unser Aussehen, der Zeitpunkt meiner Geburt. Trotzdem ist er immer nett zu mir gewesen, obwohl wir nicht lange zusammen gewesen sind. Ungefähr 1 Jahr, nachdem wir ihn beerdigt hatten, fiel Mary Ann von einer Brücke. Sie hatte es vorgezogen, dass ich sie Mary Ann nannte und nicht Mom, weil es eine Frau 10 Jahre älter macht. Danach das Waisenhaus, wo wir auf den Baumwollfeldern arbeiten mussten, schikaniert von einem Mr. Beadle, der mit einer Trillerpfeife auf sein Pferd hockte. Und jetzt war ich im Begriff zu sterben und alles, was ich erlebt hatte, tauchte aus dem Nebel auf und schien wichtig zu werden. Wo wollen wir heute Abend anhalten? Nach 3 Stunden auf der Interstate begrüßte uns Lake Charles mit seinem Dunst und die Lichter hinter den Bäumen wurden heller. Wie weit fahren wir noch? Habe ich noch nicht entschieden. Ich hätte gerne einen Drink. Ich hätte gerne mehrere. Ich fühle mich, als hätte ich noch nie so dringend einen Drink gebraucht wie jetzt. Du bist ja auch noch jung. Sie zog ihre Augenbrauen auf eine fiese, übertrieben nuttige Art zusammen. Eine dünne Maske, die sie da aufsetzte, denn sie sah müde aus, benommen und wie kurz vor dem Zusammenbruch. Und es schien, als würde sie all das niederkämpfen wollen, indem sie mit ihren Augenbrauen dagegen hielt. Hast du einen Ausweis? Ja. Ich fand einen Laden, in dem ich vor 2 Jahren schon mal gewesen war. John's Barn. Eher klein, mit tief hängender Decke, 3 Billardtischen und voller fetter Weiber und zorniger Männer, die Miller Lite tranken und auf eine Gelegenheit warteten, eine Schlägerei anzufangen. An der Golfküste gab es wenige Orte, an denen man so schnell eins auf die Fresse kriegen konnte wie in Lake Charles. Und südlich von John's gab es nur noch die Terrorcamps des weißen Abschaums. Drin lag der Rauch auf den riesigen, festgesprähten Locken der Frauen wie Nebel auf einem Eisberg. Die amerikanische und die konföderierte Flagge hingen einträchtig über einem Foto von Ronald Reagan und seiner Heldenfrisur an der Wand und die Jukebox spielte Waylon Jennings. Ein paar Leute warfen uns schräge Blicke zu. Immerhin war sie jung genug, um meine Tochter zu sein. Der Barkeeper hatte den Kragen seines Hemdes hochgeschlagen und die Ärmel abgetrennt. Sein Blick wanderte etwa 10-mal zwischen ihrem Ausweis und ihrem Gesicht hin und her. Eine Flasche Bud und einen Johnny Walker. Habt ihr Grapefruitsaft? Haben wir. Welchen, gelb oder pink? Gelb. Cool, dann nehme ich einen doppelten Salty Dog mit extra Salz. Das war genau die Bestellung, mit der man sich in einem Laden wie dem hier richtig Ärger einhandeln konnte. Aber ihr Lächeln war so strahlend, dass es jede Schlägerei im Keim erstickt hätte. Noch 4 oder 5 davon, dann geht's mir wahrscheinlich besser. Wem sagst du das? Kannst du für mich zahlen, nur heute Abend? Ich nickte und ging zur Bar, um die nächste Runde zu holen. Als ich zurückkam, standen 2 Jungs auf ihre Kös gestützt bei Rocky und grinsten dümmlich, während sie entspannt lächelte und kokett den Knöchel verdrehte. Ich stellte die Drinks auf die Reling. Das sind Curtis und David. Hi. Hey. Die beiden waren knochig und dünn und trugen ihre Baseball-Cappies tief in die dumpfen, schmalen Gesichter gezogen, sodass man kaum ihre kleinen, eng zusammenstehenden Augen sehen konnte, die ich immer mit Bayou-Inzucht assoziierte. Sie arbeiten in den Petrofabriken in Sulphur. Curtis reitet nebenbei noch auf Rodeos. So ist es. Und was macht ihr hier so? Hey, wollt ihr eine Runde Pool spielen? Nein, danke. Und jetzt macht euch vom Acker, Jungs. Ihre Brustkörbe blähten sich. Gleichzeitig verengten sich ihre Augen zu Stichwunden. Solche Typen kannte ich von klein auf. Sumpftrottel. Erfüllt von einem permanenten Groll gegen alles. Erst quälen sie kleine Tiere. Wenn sie erwachsen werden, verprügeln sie mit dem Ledergürtel ihre Kinder und fahren besoffen ihre Trucks zu Schrott. Ehe sie mit 40 zu Jesus finden und anfangen, zu Prostituierten zu gehen. Hey, kein Grund, grob Kopf zu werden, Mister. Oh, hey, na kommt schon. Macht euch mal keinen Kopf. Mein Onkel ist in Ordnung. Sie schlugen die Augen nieder, nickten Rocky mit einer kleinen Verbeugung zu und kehrten zu ihrem Spiel zurück, ohne sich nochmal umzusehen. Himmelmann, was war das denn? Wir sehen nicht darauf aus, hier Leute kennenzulernen. Kapiert? Aber es wäre ziemlich auffällig, wenn du den Jungs hier die Köpfe abreißt. Der Schein der Jukebox streifte ihr Gesicht und fing sich in ihren Augen. Was? Du hast grüne Augen. Scheiße, Mann, du bist irgendwie komisch. Warum hast du die rübergewunken? Weil ich eine Kippe schnorren wollte. Aber jetzt kann ich genauso gut eine von deinen nehmen. Sie langte in meine Jackentasche, holte eine Schachtel Camel heraus, schnappte sich eine und steckte die Schachtel wieder in die Tasche. Jede ihrer Bewegungen wirkte kalkuliert und amateurhaft. Du lügst. Woher willst du denn das wissen? Wenn sie lügen, huschen bei den meisten Leuten die Augen kurz nach links oben. Sie lachte und zündete ihre Zigarette an, schloss die Augen, als sie inhalierte, und ließ den Rauch aus ihrem Mund wabern. Du hast gesagt, ich bräuchte Geld, nicht? Ich meine, darüber waren wir uns doch einig. Ziemlich billig, was du da abziehst, sorry. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du bist noch jung. Du könntest dich ruhig ein bisschen höher in der Nahrungskette einreihen. Sie trat dicht an mich heran und umklammerte mein Handgelenk. Dumpfe, zunehmende Hitze wanderte meinen Arm hoch und breitete sich in meinen Schulterblättern aus. Ich mag das auch nicht, aber mein ganzes Geld ist in der Stadt. Fast hättest du es geschafft, aber du hast es übertrieben. Du hättest die Hand nicht auf mein Handgelenk legen sollen. Das war zu viel. Hör mit diesem Babydoll Scheiß auf. Mit dieser halbgaren Anmache, okay? Versuch nicht, mich zu verarschen. Dann bin ich auch offen zu dir. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann lasse ich dich hier. Du hast also drüber nachgedacht. Wir können uns zusammen irgendwo verstecken? Vielleicht. Aber nur für kurze Zeit. Sei einfach aufrichtig zu mir. Aufrichtig? Wer du bist. Und wo du herkommst. Okay. Aber du zuerst. Wer bist du? Ich bin das, was man einen Eintreiber nennt. Zudem habe ich heute Morgen erfahren, dass ich an Krebs sterbe. Ich glaube... Ey, warte mal, was? Heute Morgen. Du hast... Echt? Oh Gott, das... Ich hatte meine Tante, warte... Echt? Bist du ehrlich zu mir? Meine Lungen sind voller Müll und ich werde demnächst abtreten. Heute Morgen habe ich es erfahren. Mann, ey. Ich hatte eine Tante, die hatte Krebs. Hat sie aufgefressen, war am Ende nur noch Haut und Knochen. Ich will eigentlich nicht darüber reden und schon gar nicht will ich, dass du mich damit vollquatschst. Hey, solltest du nicht... Warum sollte ich jetzt noch mit dem Rauchen aufhören? Wow. Da hast du recht, Mann. Du hast nicht... Ich meine, du hast keine Freundin oder Familie oder sonst wenig. Ich meine, denen du das sagen solltest. Nein. Und habe ich nicht gerade gesagt, du sollst mich nicht damit vollquatschen? Tut mir leid. Verdammt. Was? Das war wohl ein echt beschissener Tag für dich, Mann. Der beschissenste. Was hast du jetzt vor? Wie wär's, wenn wir uns volllaufen lassen? Aber hallo. Und dann was? Was kommt als nächstes? Morgen fahren wir weiter. Nichts schien so riskant, wie es eigentlich war. Als stünde ich unter einem besonderen Schutz, als hätte ich einen Lauf. Ich war so wach und empfindsam, dass ich beinahe jedes einzelne der Rauchatome ausmachen konnte, die über meine Haut rollten wie kleine Kieselsteine. Sie nippte an ihrem Drink und als sie den Mund zu einem Lächeln verzog, bildeten sich zwei Grübchen in ihren Wangen. In ihrem Lächeln blitzte die Gefahr des Augenblicks auf, aber auch die Lust, Vollgas zu geben. Ich steuerte Richtung Südosten in den schwarzen Teil der Stadt, wo ich für ein Hotelzimmer bezahlte, das zwischen einer Brache und einem vernagelten Stripschuppen lag. Hieß Starlighter. Im Zimmer stand ein einzelnes King-Size-Bett und die Klimaanlage brachte die Jalousien zum Klirren. Während Rocky ins Bad ging, zog ich meine Stiefel aus, versteckte meine Pistole darin und schob sie zusammen mit der Kassette und das Bett. Ich zog meine Jacke aus und den Gürtel aus der Hose und ließ mich in den einzigen Sessel fallen. Die Füße auf dem Boden und die Augen geschlossen zur Decke gerichtet, wartete ich darauf, dass die Welt um mich aufhörte, sich zu drehen. Die Badezimmertür knarrte und ich öffnete einen Spalt breit die Augen. Sie kam in Höschen und Oberteil heraus, das kurze Haar nass und zurückgekämmt. Plötzlich lag ihre Hand auf meiner Schulter. Roy? Ich schlug die Augen auf. Ihr Höschen war hellblau, eines, das an der Seite geknotet wird. Und ihre Hüftknochen zeichneten sich scharf unter den Strings ab. Ich war auf Augenhöhe mit dem kleinen, gewölbten Hügel zwischen ihren Beinen. Ihre Finger strichen leicht über meine Schulter. Willst du nicht ins Bett kommen? Ich fühle mich ganz wohl hier. Schon okay, du kannst ruhig reinkommen. Stolzier nicht im Höschen vor mir rum, ich will das nicht. Warum nicht? Gefall ich dir nicht? Ich sag's nicht zweimal, hör auf. Als sie ins Bett stieg, reckte sie ihre kleinen Arschbacken in die Höhe, bis sie rund und symmetrisch geteilt in der Luft schwebten. Arschbacken, von denen praktisch jeder weiße Mann, den ich kenne, mich eingeschlossen träumt. Wenn du willst, kannst du hier schlafen. Du solltest ins Bett kommen, ich tue dir auch nichts. Sie rollte sich unter der Decke zusammen. Ich stand auf und ließ mich aufs Bett sinken. Der Rahmen quietschte und die Matratze gab nach. Ich lag, die Hände über dem Bauch gefaltet, flach auf dem Rücken. Am Morgen setzte ich mich auf die Bettkante und ballte die Fäuste, um das morgendliche Zittern in den Griff zu kriegen. Sie kam aus dem Bad, von der Brust bis zu den Schenkeln in ein weißes Handtuch gehüllt. Ihr glatt zurückgekämmtes Haar ließ ihr Gesicht hervortreten, als wäre ein Scheinwerfer darauf gerichtet. Hey, ich zieh mich jetzt an. Ich komme nur meine Klamotten holen. Ich versuche auch nicht, dich anzumachen. Was soll das nur wieder heißen? Was? Willst du sagen, mit mir stimmt was nicht, weil ich nicht mit dir ficken will? Nein, nein. Ich lass dich hier. Was? Ich hab die Schnauze voll von dieser Babydoll-Nummer, diesem, na komm schon, süßer Gewäsch. Mann, spinnst du oder was? Hör auf, Mann, du guckst schon wieder so, wie du gestern Abend die Jungs angestarrt hast. Ich schätze, du wirst jemanden anrufen müssen. Hör mal, ich lass dir ein paar Scheine da. Mann, ich hab nachgedacht, ziemlich viel, über das, was du gestern Abend gesagt hast. Du wirst jemanden brauchen, Roy. Ich hab gesehen, wie übel es den Leuten ergehen kann. Halt die Klappe, nicht das schon wieder. Okay, wir kommen hierher und ich zieh eine Show ab. Das tut mir leid, echt. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Aber ich weiß das zu schätzen, Roy. Ehrlich, dass du gestern so mit mir geredet hast. Ich wollte dir sagen, dass ich dir echt dankbar dafür bin. Für alles. Alles, was du getan hast. Roy, ich glaube, ich meine, so wie die Dinge stehen, könnte es vielleicht sein, dass du mich brauchen könntest. Ich meine ja nur, wenn es soweit kommt, brauchst du jemanden, der sich um dich kümmert. Okay, wir werden sehen, wie es läuft. Und nenn mich ab jetzt John, das ist mein neuer Name. In meinem Ausweis steht John Robbie Shaw. Du kannst dich auf mich verlassen, John. Sie stand auf und ging ins Bad. An der Tür drehte sie sich nochmal um. Und ich verlasse mich auf dich. Nachdem wir das Starlighter verlassen hatten, fuhren wir nach Westen auf der Interstate 10. Sie fand ein Patsy Cline Tape und sang leise mit. Fast hätte ich sie gebeten aufzuhören, weil es Dinge in mir aufwühlte, ließ es aber bleiben. Roy, fährst du jetzt nach Orange, wie du gesagt hast? Willst du, dass ich dich da absetze? Nein, aber ich kann mir Geld besorgen. In Orange, Texas? Da ist jemand, der mir Geld schuldet. Fahr einfach weiter und mach in Orange einen kurzen Stopp, bitte. Und du glaubst, er wird dich einfach so ausbezahlen, ja? Er wird zahlen, da bin ich ganz sicher. Verstehe. Du glaubst, ich rede ein Wörtchen mit ihm. Ist es das, was du vorhast? Ich soll es für dich eintreiben. Arbeite ich jetzt für dich als ein Schläger? Nein! Nein? Nein, verdammt nochmal. Ich brauche keine Hilfe. Ich will nur, dass du mich hinfährst. Okay, von mir aus. Die spürigen Umrisse der nackten, in sich verdrehten Bäume wirkten wie Gehirnwindungen. Und die weißen Fischreiher, die in einer umgeknickten Zypresse nisteten, schienen den Truck mit ihren Blicken zu verfolgen. Ich rede selbst mit ihm. Ist das ungefährlich? Ja, verdammt, es ist ungefährlich. Ihr habt doch Geld. Ich meine, was ich gestern gesagt habe, habe ich nicht wirklich so gemeint. Du musst dir im Augenblick kein Geld besorgen. Wenn wir da sind, wo wir hinwollen, überlegen wir uns was. Ich muss das tun. Ich habe es jemandem versprochen. Würdest du mir vielleicht erklären, wovon zum Teufel du da redest? Wenn du fragst, erzähle ich es dir, weil das habe ich ja gesagt. Aber es wäre mir lieber, wenn du nicht fragst. Ein grünes Schild zeigte an, dass Orange noch 8 Meilen entfernt lag. Die Straße führte uns nach Südwesten, durch rankenverwobene Senken, vorbei an roststrotzenden Trailern. Nachdem uns die Sumpflandschaft wieder in sich aufgesogen hatte und wir auch die spärlich besiedelten Trailerparks hinter uns gelassen hatten, ließ sie mich ein paar Dutzend Meter von einer Holzhütte entfernt anhalten. Die Hütte stand am Rand eines grasüberwucherten Unterholzes und war von der Sonne so ausgedörrt, dass sie die Farbe von Weizen angenommen hatte. Braune Reben wucherten über das Haus und eines der Fenster war mit Zeitungspapier abgeklebt. Ein kaputter Chevrolet stand aufgebockt davor. Das ganze Anwesen sah aus, als würden Biker hier ihr Meth kochen. Warum soll ich nicht mit dir reingehen? Ich stehe einfach nur da. Glaub mir, normalerweise reicht das. Da drin ist nichts, was mir Schaden zufügen könnte. Besser, wenn ich alleine reingehe. Schrei einfach, wenn was schief läuft, dann komme ich angestürmt. Gib mir 10 Minuten. Kein Laut drang aus der Hütte. Nicht das geringste Lebenszeichen war zu vernehmen. Die Hütte stand einfach nur da, das Holz gebleicht und verwittert wie die Prärie, die die Hütte umgab. Plötzlich gab es einen scharfen, unverwechselbaren Knall, ein Schuss. Ich sprang mit gezücktem Colt aus dem Truck. Ich hatte ungefähr die Hälfte der Strecke zurückgelegt, als Rocky aus der Haustür trat. Verdammt! Ich schnappte nach Luft und der nackte Schrecken ereilte mich. Rocky hatte ein kleines Mädchen an der Hand und führte es zum Truck. Ein kleines, blondes Mädchen. Ich wirbelte herum und sprintete zum Ford zurück. Warte doch selbst! Ich knallte die Autotür zu. Ehe der Motor ansprang, musste ich panisch mit ansehen, wie Rocky mit ein paar Beuteln auf dem Rücken und dem Kind im Schlepptau laut schreiend übers Feld gerannt kam. Im Rückspiegel sah ich die beiden auf der Straße stehen. Rocky schien noch zu winken, aber so genau konnte ich es durch den braunen Staub, der sie verschluckte, nicht erkennen. Die Straße war kaum mehr als ein ausgewalzter Feldweg. Ich bremste, hämmerte mir ein, dass ich sie irgendwo sitzen lassen würde. Definitiv rausschmeißen. Als ich zurückkam, standen sie am Straßenrand. Zuerst hob Rocky das kleine Mädchen auf den Sitz. Das Kind hatte tapfere grüne Augen. mit denen es mich länger ansah, als jedem Erwachsenen bekommen wäre. Wer bist du? John. Nein, willst du nicht? Tiff, sei nett. Das ist Tiffany. Alles wird gut, Tiffany. Wir machen eine kleine Reise, Tiffany. Hm? Sie kitzelte das Mädchen, das anfing zu kichern, mich aber immer noch beobachtete. Lass mich deine Handtasche sehen. Warum? Gibst du sie mir oder muss ich sie mir nehmen? Sie blies eine Strähne aus der Stirn, nahm die Tasche und schmiss sie mir in den Schoß. Sie war schwer. Ich machte sie auf und obenauf lag die Pistole. Sie hatte einen der maskierten Männer ins Jankiewicz' Haus gehört. Scheiße. Der Schalldämpfer war abgeschraubt und lag daneben. Okay. Das Ganze kam mir vor wie ein unfassbarer Verrat. Red nicht so vulgär daher, Mann. Was? Ich fuhr auf den Seitenstreifen. Das ist ein gefährliches Spiel, Mädchen. Die Kleine sah uns entgeistert an, zitterte. Rocky strich ihr über den Kopf und sah aus dem Fenster. Das ist meine Schwester. Sie kommt mit uns. Wenn du sie nicht dabei haben willst, kannst du uns irgendwo rausschmeißen. Aber sie bleibt bei mir. Was war das für ein Schuss, den ich gehört habe? Dem geht's gut. Ich habe ihm nur Angst gemacht, damit er kapiert, wozu ich fähig bin. Du hast auf deinen Stiefvater geschossen? Ich habe auf die Wand geschossen. Er hat noch mal Glück gehabt. Heiliger Strohsack. Hast du keine Angst, dass er die Cops ruft? Der ruft garantiert nicht die Cops. Das Letzte, was er will, ist, dass die Cops auf seinem Gelände herumschnüffeln. Oh, was für eine schwachsinnige Idee. Mir wär's lieber, du würdest mit dem Fluchen aufhören. Du meinst nicht, dass du mir das hättest sagen sollen, was du davor hattest. Wie war doch gleich das Wort, das wir gebraucht haben? Aufrichtig? Wenn du gefragt hättest, hätte ich es dir gesagt. Du hast mich gebeten, dich nicht zu fragen. Und ich bin dir echt dankbar, dass du es nicht getan hast. Das nennt man Kidnapping. Er wird niemandem etwas verraten, sondern froh sein, weil er weiter die Schecks kriegt. Und wie stellst du dir jetzt vor, wie es weitergeht? Tiffany und ich werden uns irgendwo für eine Weile niederlassen. Ich suche mir einen Job oder so. Ich kümmere mich jetzt um sie. Sie kommt demnächst in die Schule. Schule? Du weißt, dass einiges passieren kann, dass Stans Leute nach uns suchen werden. Und jetzt ziehst du sie damit rein. Hast du darüber mal nachgedacht? Du wirst mir einfach glauben müssen, wenn ich dir sage, dass es hier besser ist als da, wo sie herkommt. Und wie soll uns jemand finden? Ich meine, schneid dir die Haare. Ich kann meine färben oder so. Und außerdem sind wir jetzt zu dritt. Wer würde denn schon nach drei Leuten suchen? Als ein Streifenwagen vom Mittelstreifen auf die Fahrbahn wechselte, zogen sich meine Eier zusammen. Aber er überholte uns und ich ging vom Gas und ließ ihn Abstand gewinnen. Für mich klingt es, als wüsstest du überhaupt nicht, wovon du redest. Als würdest du einfach nur hoffen, dass alles glatt geht. Er hat einen Blatt. Ja, mein Baby, du hast recht. Hast du jetzt überhaupt Geld? Nicht viel. Gary hatte 80 Dollar bei sich. Die habe ich genommen, sonst war nichts da. Und wer passt auf deine Schwester auf, wenn du deinem famosen Job nachgehst? Vielleicht arbeite ich irgendwo, wo ich sie mitbringen kann. Außerdem kommt sie bald in die Schule. Verdammt, selbst die größten Blödmänner können ein Kind aufziehen. Aber nicht richtig. Ich verlasse euch beide. Von mir aus? Warum hast du den Schalldämpfer abgeschraubt? Ich dachte, ohne würde es fieser aussehen. Warst du schon mal in Galveston? Nein. Abseits der Städte verwandelt Texas sich in eine grüne Wüste, die darauf angelegt ist, dich mit ihrer unermesslichen Weite zu erschlagen. Die Interstate 45 führt über den Damm auf die Nordseite der Insel. Regenbogenfarbene Segelboote, die sich in den Häfen drängten. Fischkutter, deren Netze von den Klüverbäumen hingen wie Zypressenmoos. Nur mit Bikinis bekleidete Mädchen liefen auf der Seawall-Promenade Rollschuh. Eine Gruppe Skateboarder schrammte über Bordsteine und brachte Treppengeländer zum Klingen. Man konnte den Fischmarkt riechen, mit seinen Garnelenkörben und den Kesseln, in denen die Flusskrebse gekocht wurden. Ein Dreimaster aus dem 18. Jahrhundert, der sich prahlerisch im Seaport-Museum spreizte. Was ist das? Die Kleine hatte die Hände auf den Fensterrahmen gelegt und starrte mit offenem Mund hinaus. Der Ozean, Baby. Was ist das? Wasserschätzchen, unendlich viel Wasser. Ich entschied mich für ein Motel an der FM 305, ein paar Blocks nördlich von einem kleinen Strandabschnitt. Es hatte die Form eines L, das um einen Parkplatz gebaut war. Die Mauern bestanden aus alten, babyblau gestrichenen Ziegeln. Es war eingeschossig, hatte ein Flachdach und das kurze Ende des L mündete in ein verglastes Büro, neben dem sich ein alter Carport erhob, der die Form einer Malerpalette hatte. Ein Schild verkündete den Namen, Emerald Shores. Nochmal, ihr beide seid meine Nichten. Du bist der Bruder meiner Mutter. Wo ist die? Vegas. Wo steckt dein Vater? Auf einer Bohrinsel draußen verunglückt. Kabel hat ihn über Bord geschleudert. Der Parkplatz war so gut wie leer. Zwei Autos mit abgebrochenen Antennen und verrosteten Zierleisten. Ein Kombi auf zwei Ersatzreifen aufgebockt und ein Motorrad, das in einer dunkel schillernden Öllache stand, verloren sich auf dem Gelände. Eines der Zimmerfenster war mit Alufolie abgeklebt. Es war ein Ort für Menschen, die nichts anderes mehr hatten. Ein Motel, in das ab und zu einer eincheckte, um Selbstmord zu begehen. Ansonsten war es von Leuten bevölkert, die viel zu sehr mit ihrem eigenen Versagen beschäftigt waren, als dass sie sich groß um uns gekümmert hätten. Ich drückte auf die Klingel, die auf dem Tresen befestigt war. Eine Frau kam aus dem Nebenzimmer. Ihre Haut war so faltig und dehydriert, dass man hätte meinen können, sie sei fachmännisch geräuchert worden. Zimmer macht 150 die Woche im Voraus. Sie hatte mausgraues Haar und ihre Brille wurde von einem Stückchen Klebeband am Nasenbügel zusammengehalten. Wir nehmen zwei, beide hier eine Woche. Ihre? Von meiner Schwester, Nichten. Das ist ja mein süßes Mädchen. Wie heißt du denn, Goldschätzchen? Sag ihr deinen Namen, Süße. Tiffany. Wie alt ist sie? 3,5. Sie wollte meinen Führerschein sehen, also schob ich ihr den gefälschten sowie 200er und 25er über den Tresen. Da kommen noch 24, 67 Steuern dazu. Ich schätze, wir werden klarkommen. Immerhin sind wir der souveräne Staat Texas. Wenn die UNO einmarschiert, werden wir diejenigen sein, die zurückschießen. Wir sind aus Louisiana. Louisiana gehört den Katholiken. Naja, okay. Ihre Quittung und die Schlüssel. Nummer 19 und 20. Ich bin Nancy Covington. Falls ihr etwas braucht, ich bin immer da. Danke. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich kenne jede Menge Polizisten, gute Freunde. Wie gesagt, nur damit ihr Bescheid wisst. Passt also auf, was ihr da drüben in dem Zimmer treibt. Guter Gott, das ist aber wirklich ein bewundernswertes Ding. So ziemlich das Süßeste, was hier abgestiegen ist. Hoffen wir, dass es so bleibt. Unsere Zimmer lagen nebeneinander und waren beide identisch ausgestattet. Die Tapete hatte dasselbe pfirsichfarbene Muschelmuster wie im Büro. Und in meinem Zimmer hatte sie sich an den Stößen gelöst und angefangen, sich aufzurollen. Der Hahn über dem Waschbecken wackelte und röchelte eine Weile, ehe Wasser herauskam. In den Ecken des Zimmers breiteten sich bräunliche Wasserflecken aus. Und unter den Fenstern befanden sich riesige Klimaanlagen. Die Vorhänge waren dick, dicht und marineblau. Der Plastiküberzug schloss die Sonne zuverlässiger aus als eine Ziegelmauer. Es gab sogar Kabelfernsehen. Tiffany saß auf dem Bett und wurde schnell von einer Sendung mit Pappkulissen gefesselt. Ich sah zu, wie Rocky ihre Rucksäcke auspackte und die Kleider ihrer Schwester in den Schubladen einer Kommode verstaute. Aber irgendwas an unserer Inszenierung wirkte nach wie vor unecht. Als würden wir beide uns etwas vorspielen und uns davor scheuen, darüber zu reden. Ich schloss die Tür, nahm mein Messer und säbelte mir die Matte in meinem Nacken ab. Überrascht, wie lang sie war, behielt ich sie einen Augenblick lang in der Hand und merkte, dass ich soeben etwas von mir verloren hatte, das mir vielleicht wichtiger war, als ich gedacht hatte. Dann ließ ich die Strähnen in den Papierkorb fallen und schaltete den Rasierapparat an. Anschließend stellte ich mich meinem Spiegelbild. Es sah so aus, wie ich es erwartet hatte, aber gleichzeitig anders als erhofft. 40 Jahre lief ich jetzt mit demselben Gesicht herum und trotzdem erwartete ein Teil von mir immer noch, einen anderen Kerl im Spiegel zu sehen. Es sah so aus, als würde das Emerald Shores ein paar Dauergäste beherbergen. Der Kombi auf den Ersatzreifen gehörte einer Familie in Nummer 2. Der Typ mit dem Motorrad war der, der in Nummer 8 seine Fenster mit Alufolie zugeklebt hatte. Zwei ältere Frauen teilten sich Nummer 12. Ihnen gehörte der neue Chrysler mit den kaputten Stoßdämpfern, dessen Kühler sich nach vorne senkte wie ein Dragster. Als ich am Morgen vor die Tür trat, briet ein Typ gegenüber Würstchen auf einem niedrigen Holzkohlegrill, dessen scharfer, fettiger Rauch den ganzen Parkplatz verpestete. Er saß in einem Klappstuhl und winkte mir zu. Frühstück? Er war ein älterer, schlaksiger Bursche, der ein Stirnband und Jesuslatschen trug. Von Lance. Sowie ein ärmloses T-Shirt, mit dem er Werbung für Corona machte. Er nahm einen Teller und ließ zwei Würstchen darauf fallen. Danke. Arbeitest du hier? War mal mit Nancy da drin verheiratet. Sie lässt mich hier wohnen. Dafür will sie, dass ich morgens das Frühstück für die Gäste mache. Wenn es keine Küche gibt, mache ich das eben auf dem Grill. Alles klar, danke. Sie sagt, du bist mit zwei Mädchen da? Genau, welche haben, wenn sie wollen. Ich hörte, wie eine Tür aufging und die beiden Kinder aus Nummer 2 kamen mit ihrem Vater heraus. Seine Haare standen wirr vom Kopf ab. Sein Gesicht war geschwollen und gerötet. Seine Augen knallrot und wässrig. Morgen. Als erstes musterte er mich von Kopf bis Fuß. Dann schlug er den Jungen auf den Hinterkopf. Erinnere dich nicht vor deine Schwester. Lass die zuerst ran. Die Kinder wirkten verschlafen und blinzelten im Sonnenlicht, als wären sie gerade in einer Höhle geweckt worden. Lance verteilte je zwei Würstchen auf ihren Tellern. Geh wieder rein. Mom sagte, dass wir welche mitbringen sollen. Sie braucht keine Würstchen, sagte ich, hätte das gesagt. Er sah den Kindern hinterher, die wieder in ihr Zimmer gingen. Er trug ein Feinripp-Unterhemd Marke Frauenverprügler, miefende Jeans, die fast von der Kanonenkugelwampe gesprengt wurden, die seinen Rücken nach innen wölbte. Er hatte einen paranoiden, treuherzigen Blick. War einmal der größte Köter in einem kleinen Hof, doch mittlerweile waren seine Arme schlaff geworden und hatten die Form eines Frauenschenkels angenommen. Er sah, dass ich nach meinen Zigaretten langte. Hast du eine übrig? Ja. Wo bist du her? New Orleans. Mann, du tust mir leid, bin da gewesen. Nichts als Regen, Katholiken und Nigger. Inzwischen war noch ein Typ rausgekommen, der mit dem Motorrad aus Nummer 8. Er war jung und dürr, hatte lange Haare, hielt sich ein bisschen im Hintergrund und beobachtete uns durch die Gläser seiner Sonnenbrille. Wie viele Kinder hast du da in dem Zimmer? Die zwei, die du gesehen hast, und deine Frau. Wird jeden Tag fetter. Als eine Art Geste guten Willens fing er an, über seine Frau zu reden. Vor ein paar Tagen hatte er ihr wegen des Badeanzugs den Kopf waschen müssen. Und seitdem habe sie das Zimmer nicht mehr verlassen. Tut so, als hätte ich ihre Gefühle verletzt. Du weißt doch, wie die sind. Ich schnipste meine Zigarette weg und ging zurück in mein Zimmer. Der Junge aus Nummer 8 hatte sich hinuntergebeugt, um Lance etwas zu fragen. Der andere stand bloß da und drehte sich hin und her. Perplex, dass ihm niemand zuhörte, wie er über seine Frau herzog. Als ich die Tür schloss, sah ich, dass der langhaarige Junge mich beobachtete. Ich sah ihn an. Er grinste, als wären wir alte Kumpels. Formte mit den Fingern eine Pistole und schoss auf mich. Ich dachte, die Kleine sollte den Strand kennenlernen. Also zog ich ein paar abgeschnittene Jeans an, kombinierte sie mit einem grellen Hawaii-Hemd, das ich tags zuvor mit ein paar Sandalen erstanden hatte, und ging mit Tiffany und Rocky zum Strand. Der Ozean schwappte an den Strand und breitete sich in unendliche Ferne aus. Rockys Bikini war ziemlich knapp, 4 dreieckige rote Stofffetzen, bei deren Anblick ich tief Luft holen musste. Als Rocky im Wasser nass wurde, klebte der Stoff an ihr wie feuchtes Klopapier, und ich konnte ihren Nippel und die Ritze ihres Pos erkennen. Ich zog mein Hemd aus und legte mich bäuchlings in den Sand. Wo hast du die Narben her? Welche? Die Runden in deiner Seite. Rot. Der Schuss ging weit daneben, hab nur ein paar Körner abgekriegt. Und die andere auf deiner Schulter? Messer. Muss aber ein großes Messer gewesen sein. Maß. Und die an deinem Bein? Hund. Dachte ich mir. Sieht man, dass die von einem Hund ist. Nachdem ich meine Biere geleert hatte, döste ich eine Weile lang immer mal wieder ein paar Minuten weg. Als ich aufwachte, hatte Rocky sich neben mir auf dem Rücken ausgestreckt und sonnte sich. Ich musste weg davon und trottete ins Wasser. Tiffany stieß kleine Freudenschreie aus und rannte hüpfend neben mir her. An der Brandungslinie blieb die Kleine stehen, streckte ihre Arme hoch, als könne sie so meine Schultern erreichen. Ich hob sie hoch, hielt sie über die Wellen und tat so, als wollte ich sie hinaus ins Meer werfen. Sie kreischte und lachte. Am liebsten hätte ich mit ihr mitgekreischt, ließ es aber bleiben. Ich zwickte sie in die Nase und warf mich mit ihr in die Wellen. Hielt sie hoch, während ich unterging und das salzige Wasser mich überschwemmte. Den Rest des Tages spürte ich ihr Gewicht in meinen leeren Händen. Leicht, aber gedrungen, wie sie strampelte und zappelte. Abends sahen wir uns einen Film an und am nächsten Tag gingen wir wieder zum Strand. Abends lernten wir noch zwei andere Dauergäste kennen, die beiden alten Frauen, die sich den Chrysler teilten. Sie hießen Deborah und Noni Elliott, zwei Schwestern mit borstigem grauen Haar, das sie zu identischen Blumenkohlfrisuren aufgetürmt hatten. Auch ihre steifen, dunklen Kleider, die an Pastorinnen erinnerten, ähnelten sich. Und beide trugen sie dicke Kruzifixe um den Hals. Wir haben noch 4 Schwestern, die als Josephs Schwestern in Houston leben. Ja, in Houston. Ja, wir kommen ja eigentlich aus Denton. Aber wir haben das Haus unserer Eltern verkauft. Wir wollten in der Nähe unserer Schwestern sein. Das stimmt, aber jetzt sind wir schon 3 Wochen hier. Geht ihr oft an den Strand? Ach Gottchen, nein. Nein. Wir machen uns ja nicht so viel aus der Sonne. Lance hatte einen Klapptisch aufgebaut. Nancy brachte einen Beutel Burgerbrötchen, Ketchup, Senf und zusätzliche Pappteller heraus. Sie stellte alles auf dem Tisch ab und musterte mich argwöhnisch. Vorgestern hattest du doch noch jede Menge Haare. Hast du Angst, jemand könnte dich wiedererkennen? Hier unten ist es zu heiß für einen Bart und für lange Haare. Ich wette, die sind so gut wie die in Austin. Greenbelt Grill. Weißt du noch, Baby? Das ist dieser Laden, wo wir immer hin sind. Futtern wie bei Muttern. Ja. Weißt du noch? Ich gehe wieder rein. Früher war sie ganz anders. Inzwischen war auch der Bursche aus Nummer 8 herausgekommen. Er fing an, sich mit Rocky zu unterhalten. Sie lehnten sich an die Wand zwischen den Zimmern. Er sagte etwas und Rocky lachte. Ich bin Jay. Der rothaarige Junge streckte mir die Hand entgegen. Seine Augen leuchteten aus ihren gräulichen Höhlen. Rocky schnappte sich eins meiner Biere und trank. Ich gab dem Jungen die Hand. Jay Jones. Die meisten nennen mich Killer. Genau. Aber sicher doch. Du hast ihn gesessen, Kumpel. Was? Ja, schon okay, Mann. Ich kann sehen, wenn einer eingefahren ist, alles klar? Nirgendwo. Ach so, ja, okay. Ich bin in Rowan, bei den Okies. Ja, in Oklahoma bin ich eingefahren. Tut mir bloß einen Gefallen und bleib im Süden. Wie alt bist du? 26. Letzten März. Und was hattest du in Rowan verloren? Drei Jobs erledigt. Für einen alten Sack, mit dem ich unterwegs war, mein Partner. Mein Partner, wir kamen gut klar, bis er in dieser Bar in eine Schlägerei geriet. Wir kamen ihn holen, wollten einen Blick in seinen Wagen werfen und ich weiß nicht mehr, wie es losging. Ich hab gepennt auf dem Rücksitz. Ich hab wieder die alten Damen geleiteten Tiffany an den Tisch und halfen ihr, ihren Burger zu bestücken. Weißt du, an wen du mich erinnerst, Mann? Ja? An diesen Typen aus dem Kino, oder? Wie heißt denn der noch? Das war in dem Film über so einen Typen, der mit einem Kopf im Kofferraum durch die Gegend fährt. Ja. Oh. Hey, danke, ich drückte ihm mein Bier in die Hand und nahm den Rest des Sixpacks mit in mein Zimmer. Ich hatte keinen Hunger. Nach Mitternacht knackte ich eine neue Flasche Jameson, weil ich nicht mehr einschlafen konnte, wenn ich nicht geladen war. Als ich aufwachte, stand die Sonne schon einigermaßen hoch und im Zimmer war es brütend heiß. Ich lag mit nacktem Oberkörper da und meine Brust war voller roter Striemen, als hätte etwas Wildes mich zerkratzt. Die leere Flasche lag auf dem Boden. Ich kaufte Zeitungen, ein Lokalblatt wegen der Kleinanzeigen, den Houston Chronicle und die Times-Picayune aus New Orleans. Die Times-Picayune brachte einen kurzen Artikel, in dem stand, dass Jankiewicz gesucht wurde, weil man ihn im Rahmen einer laufenden Untersuchung vernehmen wollte. Was heißen sollte, dass er die Stadt verlassen hatte. Keine Erwähnung von Stan Titko. Nichts über Angelo oder die anderen Männer. Auch nichts über die Frauen, die sich zufällig in Jankiewicz' Haus aufgehalten hatten. Ich hatte immer noch den Ordner, den ich aus Jankiewicz' Haus mitgenommen hatte. Wusste aber nicht recht, was ich mit ihm anfangen sollte. Ich überlegte, ihn an den Staatsanwalt zu schicken, bevor ich mich nach Mexiko absetzte. Ich breitete den Anzeigenteil auf dem Bett aus. Da ist eine, die sucht eine Hostess und dann noch eine Babysitter. Das könntest du machen. Sie ging nervös vor dem Fenster auf und ab. Was? Hatte wieder diese knappen Shorts an. Ich meine, was muss ich da machen? Du ziehst dir was Hübsches an und fragst nach einem Bewerbungsformular. Das füllst du dann aus. Vergiss nicht, einen Stift mitzunehmen. Aber das meine ich ja. Was schreibe ich da rein? Ich hatte noch nie einen Job. Ich nahm den Schreibblock aus der Nachttischschublade, klopfte mit dem Bleistift an meine Zähne und schrieb die Namen von einer Bar in Morgan City und einem Barbecue-Schuppen in New Orleans auf. Beide waren in den letzten Jahren abgebrannt. Das wusste ich, denn ich hatte zugesehen. Da hast du gearbeitet. Überleg dir einen Zeitplan. Und sag einfach, beide Läden hätten geschlossen, aber du hättest dort gearbeitet, bis sie zugemacht haben. Denn so wärst du nun mal. Loyal. Eine, die nicht ständig den Job wechselt. Ich weiß nicht, Roy. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Du wirst es lernen müssen. Du brauchst nur nett und freundlich zu sein, wenn sie mit dir reden. Und wie man das anstellt, weißt du ja. Du musst es mal so sehen. Selbst die dümmsten Deppen finden einen Job. Du musst nur rausgehen und dir einen suchen. Kannst ruhig ein Weilchen hierbleiben. Die Frauen passen auf Tiffany auf. Ich blieb an der Tür stehen. Sie streckte die Beine von sich, stützte sich auf den Ellenbogen auf. Dann fing sie an zu reden. Meinen Dad habe ich nie getroffen. Meine Mutter hat ständig neue Geschichten über ihn erzählt. Einmal war er im Gefängnis, ein andermal war er tot. Diesen Arsch von Gary hat meine Mom in dem Club getroffen, in dem sie gearbeitet hat. Manchmal saß ich hinten auf dem Rücksitz, wenn sie mit jemandem loszog. Gary kam mir immer nur scheißfaul vor. Ein fauler alter Sack. Jedes Jahr wurde er fetter. Kam schon ins Schwitzen, wenn er nur nach der Fernbedienung suchen musste. Ich setzte mich wieder aufs Bett und bot ihr eine Kamera an. Sie wartete bis nach dem ersten Zug, fuhr sich dann mit der Zunge über die Zähne. Meine Mutter ist vor 4 Jahren abgehauen. So hat Gary es mir erzählt. Vielleicht stimmt es. Vielleicht ist sie eines Abends losgezogen und nicht wiedergekommen. Aber ich glaube, hier ist was passiert. Er lebt von irgendeiner Invalidenrente, die ihm der Staat zahlt. Hat mal in den Raffinerien gearbeitet und sich das Bein verletzt. Abgesehen von dem beschissenen Gras, das er hinter dem Haus anbaut und vertickt. Ich stand auf und ging zur Tür. Ein Teil von mir wünschte sich, ich würde sie begehren. Und was immer es war, was mich zurückhielt, es war schwer in Worte zu fassen. Ich wollte auch nicht darüber nachdenken. Schlaf dich jetzt mal aus. Zurück in meinem Zimmer fiel mir auf, dass da was nicht stimmte. Wenn ihre Mutter sie vor 4 Jahren verlassen hatte, war das vor Tiffanys Geburt gewesen. Ich fuhr im Bett hoch, rang nach Luft. Von draußen flackerten Blaulichter durch die Vorhänge und tauchten das Zimmer in rot-blaues Licht. Ich rollte mich vom Bett, griff nach der Kassette, holte meine 38er heraus und lud sie durch. Ich kroch zum Fenster und spähte durch den Vorhangspalt hinaus. 2 Streifenwagen standen vor Nummer 2. Ein dritter parkte auf der Straße. Ein Krankenwagen war auch da. Die Tür zur Nummer 2 stand offen. 2 Deputies eskortierten den Vater nach draußen. Er hatte kein Hemd an. Die Hände waren auf dem Rücken gefesselt und seine riesige Wampe hing fett über den Bund seiner Jeans. Er wirkte weggetreten, niedergeschlagen und verängstigt. Und es schien, als hätte er ein paar Schläge abbekommen. Unmittelbar hinter ihm rollten 2 Sanitäter eine Bahre heraus. Was darauf lag, war von einem Laken bedeckt. Doch ein Arm ragte hervor und die dazugehörige Hand sah aus wie eine gewaltige Klaue am Ende eines dünnen Stiels. Ich entdeckte die Kinder, die alles vom Rücksitz eines Streifenwagens mit ansahen. Das Trenngitter warf karierte Schatten über ihre Gesichter. Dann waren die Blaulichter verschwunden. Ich ging nach draußen, um herauszubekommen, was in Nummer 2 passiert war. Der einzige weit und breit war der rothaarige Bursche, Killer Trey. Er stand neben seiner Tür, rauchte und nahm ab und zu einen Schluck aus einer Flasche Lone Star. Er ging rein, kam mit einem Bier zurück, das er mir in die Hand drückte. Eines der Kinder hat sich Nancy anvertraut. Die Cops haben die Kinder mitgenommen. Ihn auch. Nancy, haben sie gesagt, ihr Bauch und ihr Unterleib sei von blauen Flecken übersät gewesen. Die Mädchen bei dir, sind das deine Nichten? Ja, ihr habt ja mit der Älteren gesprochen. Ne? Meinte, ihr Daddy wäre gestorben. Tut mir leid, das zu hören. Ich bin auch auf Urlaub. Bin ich auch auf? Also ein bisschen abtauchen. Wofür haben sie dich dran gekriegt? Okay. Kein Problem. Der Grund, warum ich frage, ist... ich frage mich, ob du vielleicht Arbeit suchst. Suchst du Arbeit, ja, was verdienen willst, ja, während du, im Urlaub bist. Spuck's aus, Killer. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting round to die. Galveston. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Nick Pizzolatto. Aus dem Amerikanischen von Simone Saliter und Gunther Blank. Ende des 1. Teils. Die Rollen und ihre Darsteller: Roy Cady, Rainer Schön. Rocky, Jasna Fritzi Bauer. Stan Titko, Robert Dölle. Trey Jones, Florian Lukas. Nancy, Corinna Kirchhoff. Sowie mit Felix Wörtler, Edda Fischer, Vittorio Alfieri, Heinrich Gieskes, Susanne Barth, Tanja von Oertzen und vielen anderen. Technische Realisation: Werner Jäger und Sebastian Nohl. Regieassistenz: Peter Simon. Bearbeitung und Regie: Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015. Yeah, together we're gonna wait around and die. Dramaturgie: Nathalie Challis.